Autor Ulrich Land erzählt eine Kriminalgeschichte als Doku-Fiktion und kombiniert seinen Plot mit einem Originaltonbericht. Schauplatz: das brandenburgische Rheinsberg im Ruppiner Land, April 1990. Kommissar Römer muss den Tod des pensionierten Kraftwerkers Saalfeld aufklären. Krangert, ein ehemaliger Kollege des Opfers, bringt Ereignisse ins Spiel, die 17 Jahre zurückliegen. 1973 gab es im ersten wirtschaftlich genutzten Atomkraftwerk der DDR eine Havarie. Im Norden der Grafschaft Ruppin, hart an der mecklenburgischen Grenze, zieht sich bis nach Rheinsberg hin eine mehrere Meilen lange Seenkette. Durch eine menschenarme, nur hier und da mit ein paar alten Dörfern besetzte Waldung. Einer der Seen heißt der Stechlin. Theodor Fontane, 1898. Und ich bin Ulrich Land, Autor, und am gleichen Ort. Bitte mal zur Seite treten. Lassen Sie mich mal durch. Und wo ist jetzt der, der ihn gefunden hat? Hier. Sehen Sie, hier, Herr Kommissar. Das ist doch grauenhaft. Um Himmels Willen, bitte nicht berühren. Das kann doch alles noch ermittlungsrelevant sein. Haben Sie die Leiche vorher etwa auch schon angefasst? Nur umgedreht. Ich wollte doch wissen, wer Saalfeld. Das ist Saalfeld, mein alter Kollege. Wegen seiner Leukämie-Geschichte war er raus aus dem Kraftwerk. Ausgemustert, Mitte 50 und schon aufs Abstellgleis. Blutkrebs? Um Gottes Willen. Sie glauben doch nicht, der ist schlicht ertrunken. War ein absolut erfahrener Angler. Der fällt nicht ins Wasser. Einfach so. Und schon gar nicht hört er auf zu schwimmen. Einfach so. Rheinsberger Restlaufzeit. Kriminalhörspiel mit Originaltönen. Von Ulrich Land. April 1990. Ariane Becker? Frau Becker? Krangert hier. Kurt Krangert. Sie sind doch Journalistin. Also hier... Was wollen Sie? Am Stechlinsee. An seiner Lieblingsstelle, wo wir immer zusammen angeln waren. Und jetzt ist er tot. Wer ist tot? Werner. Alter Kraftwerkerkollege. Werner Saalfeld. Ah ja. Wer hat ihn gefunden? Na, ich... Bin praktisch drüber gestolpert. Und jetzt behaupten die Idioten von der Polizei, der ist bloß ertrunken. Ich habe keine Idee, was. Aber da steckt was anderes hinter. Was ganz anderes. Und deshalb rufen Sie mich an? Ja, deshalb rufe ich Sie an, Frau Becker. Sie sind doch aus dem Westen, kennen sich doch aus mit sowas. Also, die Glocke kann gar nicht groß genug sein, an die Sie das hängen. Das war Mord. Ich glaube, die Beweislage ist doch zu dünn. Was heißt hier zu dünn? Was wollen Sie denn noch? Praxis Dr. Karin Lübbert. Ihrer Krankenakte entnehme ich, dass Sie als Kernkraftwerker... Das wissen Sie doch. Haben wir doch tausendmal drüber geredet. Jetzt sagen Sie mir endlich, was los ist. Wann haben Sie denn hier in Rheinsberg angefangen? Direkt nach der Lehre. 1967, ein Jahr, nachdem wir ans Netz gegangen sind. Und demnächst soll ich, wie es aussieht, das Kraftwerk hier mit abwickeln. Aber das habe ich alles schon mal... Herr Krangert, Hatten Sie in dieser Zeit mal irgendwann direkten Kontakt zu radioaktiven Materialien? Nie. Wo denken Sie hin? Ich war kleiner Mechaniker. Nie? Nie. Warum fragen Sie eigentlich so, Frau Doktor? Doch, mir. Warten Sie. Ach, das ist es. Das war's, weshalb die den Saal fällt. Ich verstehe nicht. Aber ich, das war noch in meinen Anfangsjahren. Da gab's dieses verdammte Leck. Wollen Sie mir sagen, ich habe auch Leukämie? Was für ein Leck? Wo das Kühlwasser, wo der eine Lagerungsbehälter undicht war und die ganze Jauche lustig da rausgesprudelt kam. Und Sie? Den Saalfeld und mich hatte Kahlenborn ausgeguckt. Kahlenborn? Kraftwerksleiter damals. Heinsberg, 17 Jahre zuvor. 1973. Das gibt doch niemals. Hat doch alles keinen Zweck. Saalfeld, Albert, Sie müssen jetzt die Rohrschlutz den Überlaufbecken vernünftig aus. Fragen mit dem Ausleger, der bekommt das nicht hin. Jedenfalls nicht die letzten 2,50 Meter. Und die Sicherheitsanzüge zu. Bis zum letzten Kragenknopf haben wir uns verstanden, Krangert. Wir also ran an den Speck mit Seilen und Stangen und Zeugs, bis die Rohre festjustiert waren und die Pumpen loslegen konnten. Und damit haben wir die Tunke dann verteilt auf zwei andere Behälter. Und da sind Sie also bis auf kurze Distanz an das radioaktive Wasser herangekommen? Einer musste es ja machen. Trotz allem ist ziemlich was ins Grundwasser abgehauen. Wie gesagt. Aber verdammt nochmal, Frau Dr. Löbert, ich sag jetzt kein Wort mehr, bevor Sie mir nicht sagen, was los ist. Herr Krangert, es tut mir leid, aber es sieht nicht gut aus. Pankreaskarzinom, die Bauchspeicheldrüse ist befallen. Außerdem haben wir verschiedene Metastasierungsherde gefunden. Das ist das Todesurteil. Oder? Es ist jetzt ganz wichtig, dass Sie sich psychologische Unterstützung holen. Das übernimmt in so einem Fall auch die Krankenkasse. Also mein Name ist Helmut Gruhle. Ich bin der Mitarbeiter für die Öffentlichkeitsarbeit hier bei uns im Betrieb und schon ein Urgestein des Betriebes. Ich bin seit 1969 hier beschäftigt. Und steht 38 Jahre danach, am 10. April 2007, Rede und Antwort über Wohl und Wehe dieses ersten wirtschaftlich genutzten Atomkraftwerks der DDR. 8 Monate nach dem Mauerfall wurde es wegen Sicherheitsbedenken abgeschaltet und befindet sich seitdem im Rückbau. Der Reaktorkern wurde am 30. Oktober 2007 ins Zwischenlager Lubmin bei Greifswald verbracht. Mit dem Abriss des Reaktorgebäudes allerdings wurde bislang, über 20 Jahre nach der Stilllegung, noch nicht begonnen. Hat es eigentlich in den Zeiten der Betriebsdauer selber sozusagen, hat es da Störfälle gegeben? Also Störfälle nicht, es hat Störungen gegeben, ja. Ich habe irgendwo gelesen, dass es die Frage ist, ob hier Grundwasser kontaminiert wurde oder nicht. Ja, also in den 70er Jahren. Und zwar hängt das damit zusammen, dass wir im Lager für flüssige radioaktive Abfälle 5 unterirdische Behälter haben. Und von diesen Behältern ist einer undicht geworden. Und damit ist radioaktive Flüssigkeit in die darunter befindliche Bodenwanne ausgetreten. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass man diese einwandigen Behälter entleert hat, nie wieder befüllt hat. Ja, damit hat man aber eine Kontamination unten im Boden gehabt. Ich dachte, das wäre in die Wanne geflossen. Ja, auch. Die Wanne ist aber letztendlich auch übergelaufen. Ne? Rheinsberg, 16. April 1990. Krangert bei der morgendlichen Lektüre. Das gibt's doch nicht. Zunächst davon ausging, dass es sich um Tod durch Ertrinken handelte, fand man noch am Tatort unter dem Anorak des Opfers eine Ködernadel, die offenbar das Herz Werner Saalfelds durchstoßen. Ja, siehste, sag ich doch. Und diese im Angelsport durchaus übliche, 13,5 cm lange Ködernadel steckte bis zur Klappöse am oberen Ende zwischen seinen Rippen und führte augenscheinlich zum Tod des Opfers. Genauere Erkenntnisse erhofft sich die Kripo von der gerichtsmedizinischen Untersuchung. Guten Tag, Herr Krangert. Ariane Becker. Wir haben telefoniert. Frau Becker. Was führt Sie denn hierher? Ich denke, das ist alles zu dünn, was ich Ihnen zu bieten habe. Ja, ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall muss ich alles hieb- und stichfest haben. Mir geht's schließlich nicht ums Rheinsberger Käseblättchen. Sie haben mir selbst gesagt, die Glocke kann gar nicht groß genug sein, wo diese Geschichte dran zu hängen wäre. Verflucht nochmal. Es geht um Werner. Grauenhafte Geschichte, ich weiß, aber... Jetzt ist es doch raus. Die haben eine Ködernadel gefunden. Mitten in seinem Herzen. Und ich, Idiot, wo ich bis zum Bauch im Wasser stehe und ihn auf den Rücken drehe, um zu sehen, wer es ist. Da komme ich nicht auf die Idee, seinen Anorak mal zurückzuschlagen und nachzugucken, ob da nicht... Aber wer denkt schon an so ein hauchdünnes Ding, das ihm wer reingerammt haben könnte? Jedenfalls... gibt es jetzt kein Vertun mehr, dass es Mord war. Herr Krangert, ich will mehr. Mehr als nur ein unglückliches Einzelschicksal erzählen. Wir müssen die ganze Atomindustrie an den Pranger stellen. Erstmal geht's um zwei Krebsfälle. Um zwei? Einmal Leukämie, einmal Punk, ich weiß es nicht. Leukämie ist Saalfeld, das ist klar. Und Pankreas, wer ist Pankreas? Die drehen mir einfach den Hahn zu. Bringen mich um meine Restlaufzeit. Eiskalt Lymphbeulen an den Hals gehext. Dem Krebs die Drecksscheren geschliffen und der im Seitwärtsgang durch meine Körperkanäle. Das ist ja... Herr Krangert, das tut mir leid. Und hat die Lübbert mir irgendeine sinnvolle Hilfe angeboten? Medikament X, Bestrahlung Y, Chemo Z, irgendwas. Fehlanzeige. Nach dem Motto, eh nichts mehr zu machen. Höchstens noch ein bisschen Seelenklempnerei. Übernimmt in so einem Fall auch die Krankenkasse. In so einem Fall. Ich will, dass Sie das jetzt, und zwar genau jetzt, in den dicken überregionalen Blättern unterbringen. Fernsehen, Radio, große Glocke eben. Eben. Und dafür, wie gesagt, brauche ich Belege. Es ist zum Kotzen. Da denkt man, jetzt fängt die neue Zeit an. Freiheit und was nicht alles. Die Welt steht einem offen und dann kommen die mit dem Todesurteil. Der Horizont reißt auf und ich soll hier jämmerlich eingehen. Aber da können Sie Gift drauf nehmen. Da werde ich vorher wenigstens noch aufräumen. Und zwar nicht im stillen Kämmerlein. Nein, den Vorhang reiße ich so runter, dass alle mitkriegen, was hier gespielt worden ist. Entschuldigung, aber Sie kommen mir vor wie ein, wie heißen die, Greenpeace? Wie ein Greenpeace-Opa, der mal ausprobieren will, wie sich so anfühlt, wenn man sich wo ankettet. Herr Messner, alle Achtung. Rheinsberg hat selten einen Bürgermeister erlebt, der von solcher Begriffsstutzigkeit gewesen wäre wie Sie. Hier, das ist kein dummer Jungenstreich. Allerdings, ich muss Ihnen ja als alter Rheinsberger nicht sagen, dass wir uns hier vor den Toren unseres altehrwürdigen Schlosses befinden, das jetzt frisch rausgeputzt werden soll. Wir machen aus dem DDR-sozialistischen Diabetiker-Sanatorium ein Schlossmuseum im alten Glanz. Und heute ist Ortsbegehung, wenn Sie meinen, uns das hier vermasseln zu müssen. Allerdings. Herr Krangert, die Polizei scharrt schon mit den Hufen. Ich meine, die Kosten für den Einsatz, das ist auf jeden Fall schon mal ganz allein Ihr Vergnügen. Mann, Messner. Saalfeld ist ermordet worden. Das ist doch noch lange nicht bewiesen. Vielleicht auch Selbstmord. Ach, lach mich tot. Selbstmord, der Werner. Nie. Und dann mit einer Ködernadel. 13 Zentimeter tief ins Herz gerammt. Ist klar, ja, das wird die Polizei alles gründlich untersuchen. So, und jetzt geben Sie das Tropf rein. Nichts da. Ich will, dass jetzt endlich aufs Tapet kommt, wie vor anderthalb Jahrzehnten hier mit dem Kühlwasser umgegangen wurde. Jetzt kommen Sie doch nicht dauernd mit diesen ollen Kamellen, Krangert. Mein Gott, nochmal, da hinten kommt, ganz hier und ganz heute, der Tross von Architekten angefahren, Restaurateure, der halbe Stiftungsvorstand und die Sponsoren, die mit nicht unerheblichen Mitteln hier bei uns in Rheinsberg der Wende finanzielle Rückendeckung geben. Nix da. Erst den Kahlenborn ranschleppen. Dr. Kraftwerksleiter Adi persönlich. Der soll sich seiner Verantwortung stellen. Und zwar hier, in aller Öffentlichkeit, vor dieser ehrenwerten Meute von Würdenträgern. Er soll zugeben, dass er die Kühlwasserplanscherei damals zu verantworten hatte. Und Saalfelds Tod. Und damit nicht genug. weil seit gestern weiß ich auch... Wie stellen Sie sich das denn vor, Kahlborn? Der ist pensioniert. Ich kann ihn doch nicht an seinen nicht mehr vorhandenen Haaren hierher schleifen. Und ob Sie das können? Los, Kollegen, waltet eures Amtes. Los, Eisen in Sturkopf. Pass auf, du! Großer Stechlinsee. Zwischen flachen Ufern liegt er da, rundum von alten Buchen eingefasst, deren Zweige von ihrer eigenen Schwere nach unten gezogen den See berühren. Hier und da wächst ein weniges von Schilf und Binsen auf, aber kein Kahn zieht seine Furchen. Und nur selten, dass ein Habicht drüber hinzieht und seinen Schatten auf die Spiegelfläche wirft. Alles still hier. Theodor Fontane. Sie müssen da einfach was darüber schreiben, Frau Becker. Angeblich alles ganz harmlos. Die Schlamperei mit dem Kühlwasser damals. Sehr harmlos, wie sich jetzt zeigt. Den Saalfeld hätt's mit und ohne, dass wer nachgeholfen hätte, über kurz oder lang aus den Schuhen gehauen. Sein Blut war bloß noch ein trübes Wässerchen. Und bei mir ist es vielleicht auch nur eine Frage von ein paar Wochen. Ja, das ist wirklich schlimm. Der Kahlenborn hat uns damals an die vorderste Front geschickt, direkt an die Überlaufbecken. Und spätestens jetzt, finde ich, soll er dafür gerade stehen, bevor er am Ende noch, wie hat euer Kohl gesagt, die Gnade des frühen Todes erfährt. Gnade der späten Geburt, aber das ist ein anderes Kapitel. Entschieden schlagkräftiger jedenfalls wäre es, wenn wir an dieses DDR-Krebsregister kämen. Da müssten doch alle drinstehen, die hier rund ums Kraftwerk der Krebs erwischt hat. Hat es mal Untersuchungen gegeben, ob jetzt hier Mitarbeiter von starker Strahlenbelastung betroffen waren oder nicht? Also nicht irgendwie speziell auf das Kernkraftwerk bezogen. Nein, nein. Ja. Ich meine, hin und wieder stirbt hier einer, wo sich dann herausstellt, er hat Krebs gehabt. Aber man kann keinen Zusammenhang mit dem Kraftwerksbetrieb feststellen. So der 2008 pensionierte Pressesprecher des Rheinsberger Atomkraftwerks. Alle anderen Personen übrigens sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit Lebenden und Verstorbenen sind rein zufällig, indes unvermeidbar. Wir haben also von vornherein nachgewiesen, welche Radioaktivitäten jeder, der hier gearbeitet hat, appliziert hat. Und ein Krebsregister zu DDR-Zeiten gab es mit Sicherheit. Aber die DDR war ein Geheimniskrämerland. Ja. Da wurde also nicht viel drüber gesprochen oder nicht viel an die Öffentlichkeit gebracht. Heute ist das sicher alles zugreifbar und wonach er letztendlich aber rausgekommen ist, sowas findet man auch anderenorts. Ja, also. Das heißt aber, Sie wussten ja über lange Zeit nicht so richtig, was mit Ihnen eigentlich passiert, oder? Nein, also so viel Vertrauen war da, ja. Ist auch jetzt nach der Wende unter Verschluss, das Krebsregister, behauptet jedenfalls der Bürgermeister. Aber der Kahlenborn, der ist nicht unter Verschluss. Wie gesagt, ich möchte weg von den Einzelfällen. Verdammte Scheiße, was heißt hier Einzelfälle? Aber beweisen können wir es nicht. Und es geht auch nicht bloß ums Aufdecken irgendwelcher DDR-Hudeleien. Das wäre doch ein gefundenes Fressen für die, sagen wir, interessierten Kreise. Dass in der DDR durch Schlampereien Menschen verstrahlt wurden und daran gestorben sind, das passt doch astrein ins Konzept dieser selbsternannten Vergangenheitsbewältiger. Teufel nochmal, mir steht das Wasser bis zum Hals. Ja, genau deshalb ist es mit irgendwas überall raushauen nicht getan. Wir dürfen die Chance nicht ungenutzt lassen. Hier, so klein und fein das Rheinsberger Atomkraftwerk auch gewesen sein mag, an einem konkreten Fall unter Beweis zu stellen, dass dieser ganze verdammte Atomzinnober für Menschen nicht gemacht ist. Eine mordsgefährliche Technik, die einfach abgeschafft gehört. Ich bin kurz davor, gleich zweimal abgeschafft zu werden. Einmal mit diesem ganzen Laden hier, den man ja wohl höchstwahrscheinlich dicht machen wird. Sozialistische Sicherheitstechnik, hau weg den Scheiß. Und zum Zweiten haben eure Westatom-Großmeister damit wahrscheinlich auch noch recht. Weil, und das geht mir entschieden mehr an die Nieren. Bei mir hockt der Krebs in den Knochen. Und der kommt nicht einfach so dahin. Sicher. Und mir geht es darum, als Journalistin einen Beitrag zu leisten, wie wir der Atomlobby das Handwerk legen können. Ganz grundsätzlich meine ich. wenn wir hier mit unserem lächerlichen Rheinsberg-Reaktörchen argumentieren. Das nutzen die doch bloß, um die grandiosen westlichen Sicherheitsstandards herauszustellen. Versuchen werden sie es. Aber die bewegen sich auf ziemlich dünnem Eis. Nach den ganzen Problemen jüngster Zeit. Harrisburg, Tschernobyl und die auch nicht gerade rar gesäten Störfälle in den bundesdeutschen Atommeilern. Jeder konkrete Fall, den wir nachweisen können, bringt die richtig ins Straucheln. Vor allem dann, wenn sich zeigen lässt, dass AKWs auch im Normalbetrieb, also ohne jeden Störfall... Das heißt, Sie interessieren sich überhaupt nicht für meinen Fall. Es ist nicht eindeutig zu belegen, dass Ihr und Seufelds Krebs ursächlich mit dem Kühlwasserschaden von vor 17 Jahren zusammenhängt. Es ist doch unglaublich. Und deshalb müssen wir das alles höher aufhängen. Wie gesagt, wir müssen auf den Normalbetrieb abheben. Dass AKWs auch dann tödlich sind, wenn fast alles reibungslos läuft. Egal ob sozialistisch oder kapitalistisch, ob katholisch oder evangelisch. Und um das zu belegen, brauche ich das Krebsregister. Aber eins ist klar, Sie hören jetzt auf mit Ihren Aktionen. Wie kommen Sie mir denn? Wenn an Ihrer Saalfeld-These irgendwas dran ist, dann können Sie von Glück reden, dass nicht Sie hier zwischen dem Schilf rumdümpeln. Gesicht nach unten. Also hören Sie auf. Ich lasse mich nicht ausboten. Nicht von diesen Arschlöchern. Und nicht von einer Pressefrau, die wartet, bis sie irgendwann ihr Expertendossier zusammen hat. Krangert in seiner Garage. Im April 1990, noch der guten Gewohnheit frönend, dass das nach jahrelanger Wartezeit endlich ergatterte Vehikel so lange wie irgend möglich am Leben zu erhalten sei. Ach, Frau Waring, Rheinsbergs rasende Reporterin. Was wollen Sie denn hier? Naja, nun, als die Zeitung vor Ort, da interessiert man sich eben für die Menschen vor Ort. Ach. Ehrlich gesagt, das ganze Gewese, dass da jetzt auf einmal um irgendein verjährtes Kühlwasser gemacht wird, mit Ankettaktionen am Schlossparktor, mit Ködernadelleiche im See und was nicht alles, das kommt mir alles so nachträglich hochgekocht vor. Die Ködernadelleiche war mein Kollege. Die Frage ist, ob hier Grundwasser kontaminiert wurde oder nicht. Ja. Also man hat Kontaminationen nachgewiesen in diesem Bereich. Das hat dazu geführt, dass man sehr viele Bohrungen hier auf dem Kraftwerksgelände positioniert hat. Zu DDR-Zeiten sofort eigentlich, ja. Und diese Bohrungen sind teilweise bis in 60 Meter Tiefe gegangen, sodass man das gesamte Spektrum überprüft hat aus dem Grundwasser am Stechlinsee. Es ist bis jetzt dort nichts angekommen, obwohl es hätte schon nach Berechnungen angekommen sein können. Also, gute Frau, das meiste von dem Sortzeug haben wir damals noch zu fassen gekriegt. Von radioaktiver Verseuchung zu reden, wäre wahrscheinlich ein bisschen dicke, aber... Dann hat sich das schon erübrigt. Schade eigentlich. Ich hatte schon gehofft. Naja, schönen Tag noch. Die Grundwassergeschichte ist ja überhaupt nicht der Knackpunkt. Sondern? Stichwort unzulässig hohe Strahlenexposition des Personals. Und da hat der Großmeister Kahlenbo... Aha. Hallo, Elke. Sie sind schon hier? Schneller als die Polizei erlaubt, was? Och, bei Ihnen machen wir da mal eine Ausnahme, würde ich sagen. Aber jetzt zu Ihnen, Herr Krangert. Na, dann mache ich mich mal vom Acker. Vielleicht besser, ja. Aber in einer Stunde im Schlosscafé, Elke? Was halten Sie davon? Und wird das nun was mit Ihrem Artikel? Sicher. Also, Herr Krangert. Was haben Sie vorgestern morgens so um 5, 6 Uhr gemacht? Wieso? Das war die Zeit, als Werner Saalfeld die Ködernadel zwischen die Rippen bekam. Ob ich ein Alibi habe? Also das ist, ist doch wohl... Ist es richtig, dass man bei Ihnen Krebs festgestellt hat? Woher wissen Sie? Und sagen Sie, also ist das nicht das... Das muss doch eine grauenhafte Angst sein. Also jetzt mal ganz ehrlich, so von Mann zu Mann. Was ging Ihnen denn durch den Kopf, als Sie das erfahren haben? Ich hätte ja sofort Muffensausen. Aber Sie wollen jetzt nicht mit mir über Ihre Ängste fachsimpeln. Eine unglaubliche Vorstellung. Genau zu wissen, in ein paar Wochen. Könnte es da nicht sein, dass Sie, um Ihren Abgang ein bisschen zu dramatisieren... Angst vor Prostatakrebs, wie? Da hilft Tomatensaft. Tomatensaft und Sex. Da nehmen Sie vermutlich lieber Letzteres, oder? Sie wollen sich der Ermittlung durch blinde Provokation entziehen. Mit sowas kriegen Sie den Hals nicht aus der Schlinge. Nicht bei mir. Ausgabe nichts. Flachpfeife, diese Wagen. Wenigstens ein paar Spalten im Lokalteil hätten noch drin sein müssen. Guten Tag. Meinhard von der Preußen Nordenergie. Topmanager des damals frisch gebackenen Atomkraftwerkbetreibers aus Stade. Unübersehbares Zucken der rechten Augenbraue. Denn Ende April 1990 stehen aufreibende Verhandlungen an. Dr. Klaus, Meinhard, Klaus mit C. Aber das ist nur der guten Ordnung halber. Eigentlich geht es ja um Sie. Bitte. Vielen Dank. Obwohl Sie ja seit Ewigkeiten bei uns arbeiten, hatten wir beide noch nicht das Vergnügen. Ja, stimmt auffallend. Tja, es ist schon äußerst unerfreulich, dass wir vom Management in Lubmin uns so selten zu den Leuten vor Ort gesellen können, die dort unten die harte Arbeit verrichten. Ja, ohne die unser eins wertlose Staffage wäre. Nun, Herr Krangert, lassen Sie mich mit der Tür ins Haus fallen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie einige Punkte im Betriebsablauf während der zurückliegenden Jahre mit Fragezeichen versehen. So kann man es auch formulieren. Ich möchte Ihnen da ein Alternativangebot unterbreiten. Sehen Sie, wir sind, wie Sie wissen, im Gespräch mit den zuständigen Bundesbehörden, um die Katastrophe von Rheinsberg abzuwenden, dass man hier unser Kraftwerk vorzeitig abschaltet. Und da wollen Sie sich jetzt natürlich nicht in die Suppe spucken lassen. Nun, es geht da vor allem ums Ausräumen vollkommen unbegründeter Sicherheitsbedenken. Und da käme sowas wie das Kühlwassergeplansche seinerzeit nicht so ganz gut an. Auf alle Fälle dürfte eine Art vorauseilender Saubermannwahn eher kontraproduktiv sein. Gerade auch mit Blick auf Ihren Arbeitsplatz und den Ihrer ganzen altgedienten Kollegen, von der Montage bis zur Kraftwerksleitung. Mhm. Wissen Sie, da trägt jeder von uns ein Stück Verantwortung für den anderen. Das ist mir inzwischen, wenn ich ehrlich bin, völlig Schnurz und völlig Piep. Kann ich mir nichts verkaufen. Och, das würde ich so nicht sehen. Über die Summe lässt sich natürlich noch mal sprechen. Uranium. Plutonium. Und die Herrschaft. Da wäre es natürlich von immensem Vorteil. Sicher, ja. Ja, von immensem Vorteil, wenn wir auch weiterhin an einem Strang ziehen würden. Die Politik, die Presse und wir von der Energiewirtschaft. Die Rheinsberger Dreifaltigkeit. Zum Wohl. Schon um die Arbeitsplätze nicht zu gefährden. Und um die Unabhängigkeit der Presse nicht zu gefährden. Entschuldigung, Herr Bürgermeister. Ja. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie in einer wichtigen Besprechung sind und nicht gestört werden dürfen. Aber die rennt einfach durch und hat nichts Besseres zu tun, als an der Tür zu lauschen. Tut mir leid, aber ich... Wenn der Bürgermeister Zeit hat, die Rheinsberger Dreifaltigkeit zu begießen, dann hat er bestimmt auch Zeit für die Anliegen der Bürger. Also, was ich Sie fragen wollte... Nicht jetzt. Pardon, natürlich. Diese illustre Gesellschaft geht vor. Sektselig und einhellig. Bah. Und an Schmiermitteln ist kein Mangel. Na, wenn das man keine Meldung wert ist, Frau Kollegin Lokales, was? Sicher. Na, dann schwingen Sie mal Ihren Federkiel. Und vorher spucken Sie den Preußen Nordenergie-Shampoos im hohen Bogen auf den Schreibtisch des Bürgermeisters. An die Leserbriefabteilung mit der dringenden Bitte um Abdruck. Die Auseinandersetzung der Rheinsberger Bürger mit dem nach der Wende intronisierten Atomkraftwerksbetreiber Preußen Nordenergie AG hat sich inzwischen zu einem handfesten Streit ausgeweitet. Kann man so stehen lassen. Ja. Mhm. Jetzt die Sache mit den Kühlwassercontainern. Hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ja, überspringe ich mal. Wird außerdem das Krebsregister nach wie vor unter Verschluss gehalten. Bis heute, 2011, um dem Datenschutz Genüge zu tun. In abgelegenen Internetquellen aber stößt man auf eine unveröffentlichte Studie zweier Mitarbeiter der Zweigstelle des Bundesgesundheitsamtes in Berlin-Karlshorst, wo seit Anfang der 50er Jahre das zentrale Krebsregister der DDR geführt wurde. Dieser Studie zufolge sagt das Krebsregister aus, dass 10 Kilometer rund ums Rheinsberger Atomkraftwerk mehr Menschen an Krebs erkrankt sind als in vergleichbaren Gegenden. In den 80er Jahren gab es hier doppelt so viele leukämiekranke Kinder. So, weiter im Text. Der bisherige Höhepunkt der Rheinsberger Machenschaften war ein geheimbündlerisches Treffen, das gestern im Rathaus einen der höchstgestellten Manager der Preußen Nordenergie AG, eine Vertreterin der hiesigen Lokalpresse und den Bürgermeister zusammenführte. Mit perlendem Schaumwein begoss man die gedeihliche Zusammenarbeit. Fragt sich, fallen solche trauten Runden unter die Rubrik transparente Kommunalpolitik, die sich Bürgermeister Hans Messner erklärtermaßen auf die Fahnen geschrieben hat? Könnten Sie sich vorstellen, das so geschrieben zu haben? Also, wenn die das nicht abdrucken, was denn dann? Du Idiot. Was hetzt du dich eigentlich so ab wie eine rasende Wüstenmaus? Sowieso zu spät. Einfach nicht mehr zu schaffen bis Redaktionsschluss. Was soll's? Guck mein Leserbrief eben in die nächste Ausgabe. Was wollen Sie? Wollen Sie was von mir? Erfahren Sie weiter. Ihr macht, dass ihr weiterkommt. Haut ab! Haut endlich ab! Was soll das? Nimm die Kette weg! Seid ihr verrückt? Zugerichtet. Ach, was weiß ich. Hätte ich nicht gedacht, dass du mit so harten Bandagen kämpfst. Der Brief. Hä? Sie müssen meinen Leserbrief. Ich hab's nicht mehr bis zur Zeitung geschafft. Der Brief, der muss sofort... Ja, klar, mache ich. Sie hören sowieso jetzt auf, und zwar endgültig. Wenn Sie aus dem Krankenhaus wieder raus sind, dann bleiben Sie schön brav zu Hause und überlassen alles Weitere getrost mir. Sie müssen raus aus der Schusslinie. Ach, Quatsch. Die sind eine Nummer zu groß für Sie, Herr Kranger. Die machen Sie alle. Erst den Saalfeld und jetzt Sie. Das ist sowieso alles schnurzegal. Und vielleicht, ich meine, vielleicht werde ich in meiner Restlaufzeit ja noch eine Berühmtheit. Ja, weiß man's. Ist doch nicht auszuschließen. In der Besuchercafeteria des Krankenhauses. Vergilbte Beleuchtungskörper, braune Tischdecken, Stahlrohrmöbel mit durchgesessenen Polstern. Und vorm Fenster eine wendebehende Satellitenschüssel. Dr. Dinger dringend in OP2. Dr. Dinger. Dr. Dinger, bitte. Schon wieder nichts. Das ist doch nicht wahr. Ihr Leserbrief. Naja, wer hat Ihnen den eigentlich in die Feder diktiert? Naja, egal. Drucken wir später. Und wegen dem Fall Saalfeld spricht übrigens alles für Selbstmord. Eindeutig Selbstmord. Das kann gar nicht sein. In Saalfelds Anglerbox befand sich ein angebrochenes Päckchen Ködernadeln. Genau solche wie die, die er im Herz stecken hatte. Ursprünglich waren mal 3 Stück drin, jetzt nur noch 2. Und an diesem Päckchen und an der ganzen Anglerbox befanden sich ausschließlich seine Fingerabdrücke. Und wie soll er das angestellt haben? Die Nadel, zielgenau angesetzt, und mit der Innenfläche von der anderen Hand senkrecht draufgeschlagen, allemal einfacher, sagt der Gerichtsmediziner, als sich zu erdolchen. Alles Lüge. Und wie sie ihn im Uferwasser entdecken und auf den Rücken drehen, da wird der Anorak so darüber geschlagen, dass weder sie noch die Polizei die Nadel auf den ersten Blick sehen. Glaube ich kein Wort von. Werner bringt sich nicht um. Ich glaube noch ganz was anderes. Bei den meisten Suiziden steckt irgendein Liebesdrama dahinter. Sie werden ja immer besser. Auf der Schwelle Dr. Klaus Meinert, Preußen Nordenergie. Na, wieder gesund? Ja, geht so. Was verschafft mir denn schon wieder die Ehre? Dankeschön. Nun, Herr Krangert, es gibt ein weiteres Angebot, das ich Ihnen im Namen der Preußen Nordenergie AG unterbreiten kann. Darf ich, ja? Ja. Eines, das Ihnen genau auf den Leib geschneidert ist. Wissen Sie, wir wollen uns nicht lumpen lassen, wenn es um so verdiente Mitarbeiter wie Sie geht. Ja, zumal, wenn die sich anschicken, das Maul aufzumachen. Ach, lassen Sie uns über erfreulichere Dinge sprechen. Also, wie gesagt, wir haben Sie ausgewählt, an unserem Programm für erkrankte Kraftwerksangehörige teilzunehmen. Wieso erkrankt? Woher wissen Sie... Nun, ganz konkret bedeutet das für Sie, dass Sie ab sofort, also mehr als 10 Jahre vor Ihrer Verrentung, auf unsere Kosten einen gepflegten Lebensabend auf Mallorca zubringen können. Hm? Mallorca? Ist das denn weit genug weg? Einzige Gegenleistung Ihrerseits, die Erfahrungen, die Sie bei der Arbeit im Kernkraftwerk Rheinsberg sammeln durften, gelten als Betriebsgeheimnis. Hm? Andernfalls? Nun, ich gehe nicht davon aus, dass es ein andernfalls gibt. Ich meine... Mallorca. Entschuldigung, da kann man schließlich nicht Nein sagen. Ach. Lustige Geschichte. Da bin ich doch zufällig bei Kranger zu Besuch. Kommt auch schon wie Kasper aus der Kiste der gute Herr Meinhardt. Und zufällig habe ich mein Diktiergerät auf Aufnahme geschaltet. Man ist doch immer wieder erstaunt, wie gut so Tonaufnahmen unter der Türritze durchfunktionieren. Dass Sie ab sofort, also mehr als 10 Jahre vor Ihrer Na, das geht doch zu weit. Das geht entschieden zu weit. Sie sind sich ja wohl im Klaren darüber, dass Tonaufnahmen als Beweismittel vor Gericht keinen Bestand haben. Ja, und im Übrigen... Wer sagt denn was von wegen Gericht? Presse, Radio, sowas will mir viel effektiver erscheinen. Ach, wir werden Sie mit einer Prozesslawine überrollen, werden wir Sie... Ich hab's ja, Krangert. Aber, dürfen Sie denn schon wieder am Auto basteln? Danke für Ihr Mitgefühl, Frau Waring. Was wollen Sie? Ganz was Exklusives. Hier, Saalfelds Abschiedsbrief. Bei der Bäcker gefunden. Bei Ariane Bäcker? Wie sind Sie denn daran gekommen? Tja, wie ich bei der ins Hotelzimmer gekommen bin, das wird Sie kein bisschen mehr interessieren, wenn Sie hören, was hier drin steht. Da ist nämlich ganz unumwunden die Rede von seiner unsterblichen und so vergeblichen Liebe. Und dreimal dürfen Sie raten, wem die gegolten hat. Ariane Bäcker, die aber offenbar für Saalfeld nichts empfunden und seine Avancen mit einem Korb quittierte. Und Saalfeld greift zur Ködernadel. Betonplatten gepflasterte Zufahrtsstraße, preußisch-sozialistische Pforte mit lanzenspitzem Eisenzaun. Dahinter das AKW Rheinsberg in knisternder Betriebsamkeit. Wir schreiben den 18. April 1990. Das fragen Sie noch? Hier brennt die Luft. Den Bürgermeister, aber ohne Umschweife. Und wen bitte darf ich melden? Ohne Umschweife, habe ich gesagt. Aber der Herr Bürgermeister ist in einem Gespräch. Ohne Umschweife. Aber... gehen Sie schon her. Messner? Krangert hier. Raten Sie mal, wo ich bin. Krangert, ich habe zu tun. Aus Ihrer Reaktion schließe ich messerscharf, dass man Ihnen den Vorfall auf dem Kraftwerksgelände noch nicht gemeldet hat. Ich weiß von nichts. Hier gab's gerade eine hübsche Explosion. Eine Sprengung. Höchst wirksam und höchst unangemeldet. Eine was? Ich verstehe nur... Frau Erich, fragen Sie über den anderen Apparat mal bei der Kraftwerksleitung nach, ob es da irgendwie ein besonderes Vorkommnis gab. Sofort. Ja? Sie können mir ruhig glauben. Wobei das gerade war bloß ein Materialcontainer. Hat's Tote, Verletzte gegeben? Ich hab drauf aufgepasst, dass keine Leute in der Nähe waren. Und ist ja auch höchst glimpflich abgelaufen. Aber es war auch nur die Initialzündung. Will meinen, da folgt noch was. Also, schicken Sie schleunigst mal ein paar Leute zum Kraftwerk raus, die was von Erpressung, Bombendrohungen, Atomkraftwerken und so verstehen. Und zwar a tempo. Herr Krangert, aber Sie haben doch nicht etwa... Könnte sein, dass ich trotz Krankschreibung, Frühpensionierung und was nicht alles den ja wohl eh anstehenden Rückbau des Kraftwerks hier ein bisschen beschleunige. Hören Sie, das ist ernst. Und hier geht's jetzt nicht bloß um eine Ankettaktion am Schlosstor. Krangert, sind Sie des Wahnsinns? Durchaus nicht. Nie war ich so vernünftig wie jetzt. Aber voran, wie gesagt. Her mit den Großkopferten. Bundeskriminalbüro, oder wie das heißt. Das weiß ich doch alles. Sprengungen, Herr Bürgermeister. Die gehen von einem Anschlag aus. Also, Messner. Wie gesagt, mit so kleinen Lichtern wie Ihnen rede ich nicht. Ich meine, Sie als Dorfbürgermeister. Was haben Sie schon für eine Ahnung von Geiselnahmen, terroristischen Anschlägen und solchen Kalibern? Ich will ebenbürtige Gesprächspartner. Wie soll ich die denn, was weiß ich, wo die... Karlsruhe oder Berlin oder was? Wie soll ich die denn hier nach Rheinsberg kriegen? Das soll nun wirklich nicht meine Sorge sein. Verdammt nochmal, Sie haben doch meine Probesprengung eben mitgekriegt. Das dürfte Ihnen doch gezeigt haben, dass ich Nägel mit Köpfen mache. Augenblickchen, Herr Krangert. Ich rufe mal beim Römer in Neuruppin an, dass der... Nichts da, das ist doch absolut lächerlich. Keine Umwege. Höchste Alarmstufe, Mann. Frau Erich, suchen Sie mir mal die Nummer raus vom Bundeskriminalamt Baden-Baden oder... Nein. Ich glaube, Wiesbaden. Mhm. Die soll direkt da anrufen. Verdammt nochmal. Die nächste Zündung hat's nämlich richtig in sich. Da geht's um Menschenleben. Und zwar nicht nur um eins. Da wird's reichlich radioaktiv. Noch eine Probesprengung jedenfalls wird's nicht geben. Und zu Gesprächen bin ich erst wieder aufgelegt, wenn ihr richtig großes Gerät in Stellung gebracht ist. Tja, Herr Krangert, wir machen ja, wir tun ja. Frau Erich kurbelt sich an der Wählscheibe die Finger wund, aber vielleicht hätten Sie die Freundlichkeit, mir in der Zwischenzeit mal Hören Sie mal als erstes auf mit dem Höflichkeitsgeseiche. Bloß weil ich hier die ein oder andere Sprengladung angebracht habe. Worum geht's eigentlich? Was wollen Sie? Messner, muss ich Ihnen das alles nochmal auseinanderklamüsern? Also... Ich komme nochmal zurück auf unser Leck im Kühlwasserlager. 1973, vor meiner Amtszeit. Was habe ich damit zu tun? Wie Sie wissen, ist von der radioaktiven Soße damals nicht eben wenig ins Grundwasser geschwappt. Aber ordentlich was haben wir auch retten können. Und diese Erblast haben wir damals sauber verbuddelt. Zwei Behälter mit verdammt radioaktivem Wasser. Nämlich der aufgefangenen Brühe aus dem undichten Tank. Erzählen Sie keinen Unsinn. Sämtliche radioaktiven Abfälle sind doch in die Sowjetunion verbracht worden. Am Anfang nicht. Da ist man davon ausgegangen, man wird den anfallenden Müll gleich hier auf dem Gelände entlagern können. Schön in Behälter gepackt, Erde drüber und gut. So auch die Tanks mit der radioaktiven Jauche. Hört sich abenteuerlich an, war aber so. Die Sowjetunion war schließlich weit weg und Kollege Saalfeld und ich, wir mussten damals mit anpacken. Also weiß ich, wo das Zeug beigesetzt wurde. Und also kann ich jetzt genau an der richtigen Stelle ordentlich Zunder geben. Mann, Sie spielen mit dem Feuer. Richtig. Aber es kommt noch schlimmer. Ich habe nämlich dieser Tage schön ein paar hässliche Sprengsätze an den Grundfesten des Reaktorgebäudes angebracht. Wann die und ob die gezündet werden, entscheide ich. Und was das bedeuten würde, brauche ich Ihnen ja wohl nicht zu sagen. Also, Messner, stellen Sie sich auf die Hinterbeine. Das wird Sie teuer zu stehen kommen, Krangert, der ganze Aufriss hier. Ich habe im Vorfeld bereits für die Unkostenerstattung einen ansehnlichen Batzen auf ein Treuhandkonto der Deutschen Krebshilfe überwiesen. 25.000 Mark. Mehr habe ich nicht. Aber es dürfte zumindest einen Teil der anfallenden Unkosten abdecken. Sofern es nicht zum Äußersten kommt. Eine Art Anerkennung für den unermüdlichen Einsatz der Ordnungskräfte. Hier nur noch geistesgestört unterwegs. Steigen Sie ein, Roman. Schnell. Ach, junge Frau. Das trifft sich gut. Ich wollte eh gerade zu Ihnen. Holla, sind wir mal los. Sagen Sie, interessiert es Sie denn gar nicht, weshalb ich zu Ihnen wollte? So spät noch, nach Feierabend. Im AKW hat es einen Anschlag gegeben. Was? Was für ein Anschlag? Sprengstoff. Keine Ahnung. Jedenfalls hat es schon zweimal ordentlich gerumst. Ich war gerade vor Ort. Interview mit dem Pressesprecher. Ich arbeite in einer größeren Geschichte. Und da kracht's, dass die Fetzen fliegen. Der Pressehaini raus auf den Flur, da kommen sie ihm schon entgegen. Anschlag, Terroristen. Ich schnappe mir sein Telefon. Aber im Amt sagt man mir, der Bürgermeister wäre nicht so... Wie immer. Und Sie auch nicht. Ich habe Außendienst. Und zwischendurch mal schnell was essen. Wie immer. Also, nochmal zum Mitschreiben, Messner. Wenn ich das Ding hier durchziehe, dann... Das ist nicht nur so ein kleines Tschernobyl. Da gibt's eine Langzeitkatastrophe. Die ganze Gegend hier ist für Jahrhunderte unbewohnbar. Und aus der Traum vom Schlossmuseum. Ja doch, aber ich weiß immer noch nicht, was Sie eigentlich wollen. Erstens, ihr besorgt mir binnen 24 Stunden 5 Minuten Live-Sendezeit im Ersten. Und unzensiert. Zweitens, sofortige Herausgabe der genauen Zahlen aus dem Krebsregister. Und ich will genau wissen, wie es hier bei uns in der Region ausgesehen hat. Unmöglich. Da habe ich doch überhaupt keinen Einfluss drauf. Als Bürgermeister. Bundesgesundheitsministerium, nehme ich mal an. Ich will genau wissen, wie es hier bei uns in der Region ausgesehen hat. Wie soll ich denn eine statistische Analyse anordnen? Sowas dauert. Ich habe Zeit. Aber das geht beim besten Willen nicht in 2 Stunden. Amtliche Bestätigung der Anfrage. Reicht mir einstweilen. Also gut. Ich versuche mein Möglichstes. Wir legen uns ins Zeug. Da können Sie sich drauf verlassen. Will ich aber nicht. Ich will jetzt als allererstes mal die Journalistin sprechen. Diese Becker. Die ist unterwegs, soweit ich weiß, raus zum Kraftwerk mit Römer. Scheiße. Scheiße. Das halte ich nicht die ganze Nacht durch. Dass es aber auch mitten im Mai so höllisch kalt wird nachts. Und müde. Wieso bin ich so todmüde? Krangert! Ich finde Sie zum Kotzen. Das schon mal vorweg. Sie haben den Werner auf dem Gewissen mit dieser bekloppten Liebesgeschichte. Das hätten Sie mir doch nie geglaubt. Wenn ich Ihnen gesagt hätte, dass der tatsächlich Selbstmord begangen hat. Sie haben mich nach Strich und Faden verarscht. In der Hoffnung, dass Sie mal endlich zu einer ganz dicken Schlagzeile kommen. Aber ich wollte für unsere Sache... Schluss jetzt. Ich kann mich nicht mehr auf den Beinen halten. Also, Sie müssen die Chance übernehmen. Hier den Schalter, dann geht die nächste Ladung hoch. Kapiert? Hören Sie auf. Nein, ich gebe nicht auf. Ich habe all die Jahre das Maul gehalten und auf Deubel komm raus. Auch nach der Wende unseren verschissenen Atommeiler die Treue Das ist zum Kotzen. Also, Sie müssen ran. Herr Krangert, nicht aufgeben. Luft, Sie müssen Luft holen. Nicht aufhören. Herr Krangert? Sie können sich vorstellen, dass jemand in den Gebirge wächst. Aber ja, geht sogar ziemlich schnell. Selbst wenn man gar nichts weiter macht. Ja, auch gerade in so einer waldreichen Gegend, wie wir es hier sind. Und wir haben überall, wo ein Kienapfel hinfällt, wächst ruckzuck wieder eine Kiefer. Ja. 10 Jahre gewartet hat man überall kleine Bäumchen. Visionen eines ehemaligen AKW-Pressesprechers. Der Zahn der Zeit knabbert da zwar dran rum, aber hier würden schon recht lange noch Ruinen stehen. Also das große Hauptgebäude zum Beispiel, ja, was ja fensterlos ist, was ich Ihnen ja auch gezeigt hatte, was mit dicken Betonmauern versehen ist. Das wird Jahrtausende stehen, würde ich mal denken. Nun könnte man natürlich wieder die ganze Klimaproblematik in Betracht ziehen und dann mal einrechnen, dass wir ja vielleicht hier eine Wüste kriegen in 1000 Jahren, ja, weil ja dann die Klimaerwärmung so ist, dass hier nichts mehr wächst und nur noch Sand ist. Dann hätten wir hier eine Wanderdüne und unter dieser Düne findet man dann die Reste, so ähnlich wie beim Pompeji, was man dann heute ausgraben kann. Ja. Der Abriss des Atomkraftwerks sollte ursprünglich bis 2012 abgeschlossen sein. Seit Frühjahr 2009 jedoch weiß man, dass die Betonwände des Reaktorgebäudes entschieden stärker mit Kobalt-60-Atomen belastet sind als angenommen. Um deren Halbwertszeit zu berücksichtigen, muss das Gebäude vor dem Abriss erst 30 Jahre lang abklingen. Und so lange streng bewacht werden. Uranium. Plutonium. Es gibt nicht den geringsten Zweifel, sagt der Gerichtsmediziner. Mag ja sein, aber was heißt hier natürlicher Tod? Der Krebs kam ja nicht von ungefähr. Der hat sich den Krankheit ja nicht einfach nur so ausgesucht. Naja, das entzieht sich unserer Kenntnis, warum der Krebs ausgerechnet... Ach ja. Übrigens, noch in der Nacht, als Krankheit sich mit seinem Fernzünder verschanzt hatte, hat das Sprengstoffkommando rausgefunden, dass das alles eine Drohkulisse war. Die beiden Container mit dem kontaminierten Kühlwasser aus den 70er Jahren sind längst nach Greifswald verbracht worden und an dem Reaktorgebäude, da waren überhaupt keine Sprengsätze angebracht. Die Berliner Kollegen haben alles nochmal auf den Kopf gestellt und nichts. Ach, gibt's doch nicht. Der alte Fuchs. Aber was ich Sie die ganze Zeit schon fragen wollte... Warum haben Sie den armen Mann so lange im Glauben gelassen, sein Freund Saalfeld sei nicht durch Selbstmord? Ja, das war nicht in Ordnung. Aber ich wusste natürlich, dass ich andernfalls raus aus der Nummer gewesen wäre. Mir ging's um die Sache, verstehen Sie? Groß aufgemachte Geschichte. Der Atomlobby so richtig eins verpassen. Daran war mir gelegen. Also musste ich dafür sorgen, dass Sie das Ganze nicht einfach runterfahren können auf eine billige Love Story. Und dann habe ich nicht dran gedacht, Saalfelds Abschiedsbrief zu vernichten. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass jemand so dreist ist, den Brief von mir zu klauen und Krankheit unter die Nase zu reiben. Und noch weniger habe ich damit gerechnet, dass der so reagiert. Kann es sein, dass Sie genau wussten, seine Mordthese ist so falsch nicht? Wovon reden Sie? Ja, die Fingerabdrücke, die hat das Stechlinwasser komplett verwischt. Aber... Man hat einen Hautpartikel in der Klappöse der Ködernadel gefunden. Und die DNA-Analyse ist Ihnen dieses Verfahren schon geläufig. Schon davon gehört? Ja, und das wird neuerdings von den Gerichten als Beweismittel anerkannt. Naja, es hat ein bisschen gedauert, bis das Labor so weit war. Es ist eben doch keine Alltagsroutine. Aber es besteht kein Zweifel. Dieser Hautpartikel hat exakt den gleichen genetischen Fingerabdruck wie das Material auf dem Papiertaschentuch, das wir uns von Ihnen besorgt haben. Hatte der Jogger, der Sie mit Saalfeld kurz vor der Tatzeit am Stechlinsee gesehen haben will, also doch nicht so unrecht. Wissen Sie, wie sich das anfühlt, wenn dauernd einer hinter Ihnen herscharwinzelt? Das war Psychoterror. Der Mann rannte einem Traum hinterher. Ich würde aussehen wie seine große Liebe von vor 35 Jahren. Mir war klar, wenn ich die Sache am Köcheln halte, könnte ich aus seinem Insiderwissen vielleicht die große Story machen. Und am Stechlinsee wollte er Ihnen dann an die Wäsche? Das war schon verdammt handfest. Ich habe mich gewehrt. Musste mich doch wehren. Und da habe ich einfach irgendwas Spitzes. Ich wollte den doch nicht umbringen. Tut mir leid, Frau Becker. Rheinsberger Restlaufzeit. Kriminalhörspiel mit Originaltönen von Ulrich Land. Die Rollen und ihre Darsteller waren Kurt Krangert, Jens Winterstein, Ariane Becker, Stefanie Schönfeld, Hans Messner, Michael Stiller, Elke Waring, Rahel Ohm, Römer, Boris Konietschny, Dr. Karin Lübbert, Shirin Brendel, Dr. Klaus Meinhardt, Hubertus Gerzen, Kahlenborn, Rudolf Guckelsberger und Hertha Erich, Hanna Frank. Es sprachen im Originalton Helmut Gruhle und Ulrich Land. Komposition Frank Meerfort und Richard Wenstra. Ton und Technik Rolf Knapp und Claudia Peike. Regieassistenz Beate Becker. Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Deutschlandradio Kultur 2011.